Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Erste Folge: Jugendjahre in Kiew. Wladimir Horowitz, erste Selbstbeschreibung. In mir steckte ein Teufel und ein Engel. Ich konnte beides sein. In meinem ganzen Leben bin ich so gewesen. In jedem ausübenden Künstler, so hat der französische Philosoph Voltaire gesagt, müsse ein Teufel stecken. Mehr als jeder andere Virtuose seit Franz Liszt, der den Epochentypus des Künstlerhelden verkörpert hatte, war Wladimir Horowitz in die Aura des Höllenkünstlers eingehüllt oder von diabolischen Mythisierungen umsponnen. Er habe, so sagte der amerikanische Pianist und Kritiker Samuel Lipman, die letzte dämonische Klavierkarriere gemacht. Es war eine von Weltruhmesglanz besonnte und von dunklen Wolken überschattete Laufbahn. Horowitz war ein Zerrissener, ein Tastentribun mit Eroberhänden und ein Untergeher, geplagt von Ängsten und Depressionen, Skrupel und Selbsthass. Schon früh warfen ihn die lästigen Umstände eines Konzerts aus dem Gleichgewicht. Lange Bahnreisen, öde Hotels, unzureichende Konzertsäle und schlecht intonierte Flügel. Der Beifall, den er suchte und fand, wurde ihm zur Last. Und die Kritik, die ihm vorwarf, in der Exzessivität des Virtuosen seine narzisstische Selbstbestätigung zu suchen, peinigte ihn. Hatte er in jungen Jahren so oft spielen müssen, dass er sich in die Abenteuer der Geschwindigkeit, in den Bombast der aufgetürmten Tumulte verrannte, bis er sich selber zu verspielen fürchtete, so spielte er etwa 20 Jahre lang überhaupt nicht. In den letzten zwei Jahrzehnten spielte er nur nach seinen eigenen, nach eigenwilligen, nach sonderbaren Spielregeln. Er spielte nur am Sonntagnachmittag um 16 Uhr, spielte nur in Sälen, die 2000 Zuschauer fassten oder mehr, spielte nur auf seinem eigenen Flügel, einem Steinway Concert Grand mit der Nummer 314.503 CD, den er von der Firma 1933 zur Hochzeit mit Wanda Toscanini, der Tochter des Dirigenten, geschenkt erhalten hatte. Spielte nur, wenn er bis weit in den Tag hinein hatte schlafen können und nicht von seinen chronischen Darmreizungen molestiert wurde. Verhasst waren ihm alle Auswärtsspiele, zu denen er sich in Begleitung seiner Frau, seines Managers, seines Dieners chauffieren ließ und seines Kochs, der mit einer Spezialmaschine das Wasser zu entkeimen und nur diätetische Speisen zu servieren hatte, bevorzugt Seezunge und Hühnchen. All die Kompliziertheiten und Kontraste seines Wesens bezeichnete Horowitz zwar mit einem Anflug von Selbstironie als Schrullen einer ältlichen Jungfrau, doch waren sie nichts anderes als die Verdrängung einer tief sitzenden Angst, der bohrenden, bis zur Hysterie sich zuspitzenden Angst des ewigen Außenseiters vor einem lebensgefährlichen Seiltanz. Thank you. Dans Exzentrique, ein Stück, das der 17- oder 18-jährige Horowitz während der Endphase seines Studiums am Konservatorium von Kiew komponierte. Die bizarre Miniatur ist gewiss originell, aber nicht originär. Ihr Vorbild findet sich in Claude Debussys Children's Corner, Golliwogs Cakewalk. Er hat sie für die Geburtstagsparty seines Bruders geschrieben. Damals träumte er von einer Karriere nach dem Vorbild von Franz Liszt, von der des Komponisten und des Virtuosen in Personalunion. Nur eine Gelegenheitsarbeit? Dass Sergei Rachmaninow sich für den steilen Jux begeisterte, spricht dafür, dass er mehr darin sah als einen Jux, nämlich eine ahnungsvolle Chiffre für die Laufbahn seines 30 Jahre jüngeren Freundes. Diese Laufbahn hat immer dem Seiltanz geglichen, einem Danse macabre über dem Abgrund. Denn auch auf Seiten kann man abstürzen, gerade dann, wenn das, was als Spiel bezeichnet wird, ein Kampf ist. Ein Kampf ums Leben oder besser ums Überleben, wie damals für viele Musiker jüdischer Provenienz, die ins Exil getrieben wurden, die sich in der Fremde assimilieren und bewähren mussten, die sich, Schicksal aller existenziellen Außenseiter, nur durchsetzen konnten durch die besondere, die exzessive Leistung, durch eine Selbstverbrennung. Werla Flamm, Opus 72 von Alexander Skriabin, von Wladimir Horowitz selber als psychedelische Musik bezeichnet. Deren Thema ist das irrlichterne Feuer und die Flamme der Vernichtung. Mit einem Vers von Friedrich Nietzsche: Licht wird alles, was ich fasse, Asche alles, was ich lasse. Auch dieses gespenstische Stück mit seiner Reihung von flirrenden Trillern und schwirrenden Tremoli lässt sich als Chiffre für eine gefährliche Laufbahn und ein gefährdetes Leben ansehen. Deren äußere Stationen werden in 26 Folgen mit ihren Höhen und Tiefen, ihren öffentlichen Triumphen und privaten Tragödien chronologisch nachgezeichnet. Ungleichzeitigkeiten zwischen dem Lebenslauf und der musikalischen Dokumentation sind allerdings unvermeidlich. Horowitz hat viele Werke, die er früh gespielt hat, bisweilen erst 20 oder 30 Jahre später aufnehmen können. In der UdSSR gab es für den jungen Pianisten zwischen 1920 und 1925 keine Chance, Platten zu machen. Zwischen 1926 und 1936 hat er für Welte, RCA Victor und His Master's Voice mehr als 3 Dutzend Platten eingespielt. Es waren vorwiegend Aufnahmen von Miniaturen, die sich auf einer 78er Platte speichern ließen. Vorab ein Lebensabriss mit einigen Leitmotiven, die bei Horowitz immer auch mit D geschrieben sind. Er wurde am 1. Oktober 1903 in Berditschew nahe Kiew in der Ukraine als Sohn des erfolgreichen Ingenieurs Samuel Gorowitz, wie der Name ursprünglich im Russischen lautete, geboren. Den ersten Klavierunterricht erhielt er mit 6 Jahren durch seine Mutter Sophie. Seit 1912 studierte er am Konservatorium von Kiew bei Wladimir Puchalski, Sergei Tarnowski und seit 1919 bei Felix Blumenfeld, einem Schüler von Anton Rubinstein, dem Vater der russischen Pianisten. 1920 gab er sein Debüt in Kiew für seinen eigenen Unterhalt, den seiner von den Bolschewiken enteigneten Eltern spielen. Ende 1925 emigrierte er in den Westen. Bei seinem Berliner Debüt am 2. Januar 1926 errang er einen Achtungserfolg. Am 20. Januar sorgte er in Hamburg mit dem Klavierkonzert B-Moll von Peter Tschaikowski für Furore. Nach dem Konzert lag das Instrument, so hieß es, wie ein erschlagener Drache auf dem Podium. Seit Februar 1926 wurde er in Paris als Liszt Redivivus gefeiert und von Arthur Rubinstein als übermächtiger Rivale gefürchtet. Rubinstein in seinen Memoiren My Many Years: Ich werde die beiden Paganini-Etüden in S-Dur und in E-Dur nie vergessen. Das war viel mehr als bloße Brillanz und Technik. Es war eine elegante Leichtigkeit, ein Zauber, der jeder Beschreibung spottet. Thank you. La Chasse, die Etüde Nummer 5 in S-Dur aus den Paganini-Studien von Franz Liszt in der frühen Fassung von 1838. Horowitz hat sie schon 1922 in Budapest gespielt und 1928 aufgenommen. 1928 gewann er, um den biografischen Faden fortzuspinnen, bei seinem Debüt in New York im B-Moll-Konzert von Peter Tschaikowski das Oktavenrennen gegen den Dirigenten Thomas Beecham. Fortan trug er den Beinamen »Der entfesselte Tornado der Steppe«, durch den er auch in die Schlechtwetterberichte der Kritik geriet. Bis 1935 gab er in den USA mehr als 350 Konzerte. 1933 heiratete er Wanda Toscanini, die Tochter des Dirigenten Arturo Toscanini. 1936 musste er nach einem Konzert in Rom am 7. April wegen nervöser Erschöpfung eine Pause von 2,5 Jahren einlegen. Kurz nach seinem Comeback in Luzern am 26. September 1938 emigrierte er in die USA, deren Staatsbürger er 1942 wurde. 1953 zog er sich nach 2 Konzerten zum 25. Jubiläum seines Debüts in den USA, physisch erschöpft, psychisch ausgebrannt, für 12 Jahre aus dem Konzertleben zurück. 1965 wagte er den Neuanfang mit einem Recital in der Carnegie Hall, medial gefeiert als Historic Return, von Glenn Gould verspottet als Hysteric Return. Zwischen dem 26. Oktober 1969 und dem 5. Mai 1974, dann zwischen dem 16. Juni 1983 und dem 26. Oktober 1985 gab er keine Konzerte, bevor er wie ein Phönix auferstanden und zum letzten Romantiker stilisiert 27 Abschiedskonzerte in den Städten früherer Triumphe gab. In Paris und Mailand, Moskau und Leningrad, London und Amsterdam, 2-mal in Berlin und in Hamburg. Das letzte fand statt am 27. Juni 1987. Wladimir Horowitz starb am 5. November 1989. Er wurde im Mailänder Familiengrab der Toscaninis beigesetzt. 4 Tage bevor sein Herz aussetzte, hatte der 86-Jährige seine letzte Aufnahme gemacht. Er spielte Franz Liszts Präludium »Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen« nach einem Thema von Johann Sebastian Bach. Thank you. Franz Liszts Präludium Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen nach einem Thema aus der gleichnamigen Kantate von Johann Sebastian Bach. Horowitz hatte die Trauermusik, die Liszt 1862 nach dem Tod seiner Tochter Blondine geschrieben hat, für eine CD mit Stücken ausgesucht, die er bis dahin nicht in seinem Konzertrepertoire hatte. Während der Vorbereitung hörte Virginia Bach eine Pianistin, die als Assistentin für ihn arbeitete und seine riesige Sammlung von Partituren ordnete und hütete, wie er Liszts Transkription von Isoldes Liebestod spielte. Sie sagte ihm gerührt: »Maestro, Sie haben mich zum Weinen gebracht.« Nach der zweiten Aufnahmesitzung wandte er sich an Thomas Frost, seinen Produzenten, und sagte, er habe für die CD einen besseren Schluss gefunden als das ursprünglich vorgesehene Fantaisie en pointu von Frédéric Chopin. Es war Liszts auf drei Systemen notierte und ins Hochpathetische gesteigerte Weltabschiedsmusik. Lässt sich dies anders deuten als Antizipation, als Sehnsucht nach der Auflösung in der Urmelodie? Das diskografische Erbe des Pianisten ist riesig. Zwischen 1920 und 1987 hat Horowitz in seinen Konzerten rund 380 Werke gespielt. Etwa 280 hat er zwischen 1926 und 1989 teilweise mehrfach aufgenommen. Harold C. Schoenberg listet im Anhang seiner 1992 veröffentlichten Biografie des Pianisten rund 460 weitestgehend zugängliche Aufnahmen auf. Die Zahl von privaten Mitschnitten ist gigantisch. In der Horowitz-Diskografie von Christian Johansson finden sich, um nur drei Beispiele herauszugreifen, über 60 Aufnahmen und Mitschnitte von Schumanns »Träumerei«, fast 50 von Chopins Polonaise in Astor und rund 40 von Moritz Moszkowskis Étincelle, eines seiner köstlichsten Encores. In den letzten Jahren sind einige früher nicht freigegebene Aufnahmen, die besonderes Interesse verdienen, veröffentlicht worden. In der zweiten Hälfte der 40er Jahre hatte Horowitz ein Dutzend Recitals in der Carnegie Hall zum privaten Gebrauch mitschneiden lassen. Diese Private Collection hat er, wie seine Partituren und viele Dokumente, der Yale University überlassen. Thomas Frost hat unter Billigung von Wanda Toscanini eine Auswahl für zwei CDs getroffen. Eine zweite Veröffentlichung diente der Korrektur einer kleinen Geschichtsfälschung. Bei seinem Comeback in der Carnegie Hall am 9. Mai 1965 waren Horowitz in Bach-Bosonis Toccata, wie in Schumanns Fantasie in C-Dur, einige Grifffehler unterlaufen, die auf dem Mitschnitt des Historic Return plötzlich nicht mehr zu hören waren. Sie waren durch die Einfügung von Takes, die bei den Proben gemacht worden waren, eliminiert worden. Was damals für Befremden sorgte, wird heute ständig praktiziert, die sogenannte Live-Montage. Der kosmetisch nicht ausgebesserte Mitschnitt zeigt, dass dem zu Beginn spürbar nervösen Pianisten in den beiden ersten Sekunden ein klirrender Fehlgriff unterlief. Er zeigt aber auch, wie unwichtig Fehler sind, die auf höchstem Niveau gemacht werden. Thank you. Das war Ferruccio Busonis Bearbeitung der Toccata Bachwerkverzeichnis 564. Horowitz hatte die gewaltige Transkription schon 1920 beim ersten seiner drei Examenskonzerte gespielt. Sie stand 1926 bei seinen Debüts in Berlin, Paris und Rom ebenso auf dem Programm wie 1928 bei seinem ersten Recital in der Carnegie Hall. Was sein erstes Examenskonzert angeht, konnte er sich später nicht erinnern, ob er mit der Toccata begonnen hatte oder mit Bosonis Transkription der Chaconne aus der Violinpartita in D-Moll. Ein gewaltiger Zeitsprung zu seinem letzten Konzert, das er am 27. Juni 1987 in Hamburg gab. Er beendete es, wie 15 der Konzerte von 1986 und 87, mit einem flirrenden Funkenflug. Étincelle, Funken, aus den Morceau Caractéristiques des 1854 geborenen Moritz Moszkowski. Die letzten locker hingetupften Akkordbrechungen hat Horowitz dem von ihm oft als Zugabe gespielten Chörstück als Coda hinzugefügt. Sie gleicht der lässigen Geste des Seiltänzers, der sich nach der verblüffenden, äquilibristischen Übung lächelnd für den Beifall bedankt. Der Jubel nach der Aufnahme galt einem knapp 83-Jährigen. Im April 1986 war Wladimir Horowitz in das Land zurückgekehrt, dem er im Winter 1925 entflohen war, nach Russland. Das Moskauer Konzert am 20. April 1986 für das Magazin Time Anlass für eine Titelgeschichte sollte die sensationellste Klavierkarriere des 20. Jahrhunderts dort beglaubigen, wo sie ihren Anfang genommen hatte. Auch wenn die donnernden Fortissimi und die Oktavrennen der Vergangenheit angehörten, war es ihm wichtig, das Publikum an den alten Horowitz zu erinnern oder besser den Jungen, der als Dämon seines Talents den Danse Macabre getanzt hatte. Das gleichnamige Stück von Camille Saint-Saëns in der Bearbeitung von Franz Liszt gehörte zu einer Reihe von Aufnahmen, die 1928 in den Duo Arts Studios auf einem Pianola eingespielt wurden. Das Problem der Klavierrollen lag darin, dass sie den Nuancen der Pedalisierung wie denen des rhythmischen Timing nicht ganz gerecht wurden. Klanglich vermitteln die Aufnahmen einen guten Eindruck von der Fülle und Sonorität seines Spiels. Gleich der von Franz Liszt ist auch die Virtuosität von Wladimir Horowitz als Höllenkunst und als sublimierter Don Juanismus beschrieben worden. Der amerikanische Pianist David Duval, Lehrer an der Juilliard School, zwischen 1985 und 1988 Freund, Zuhörer und manchmal auch Beichtvater des Pianisten, hat ihn mit Blick auf die Beziehung zu seinen Hörern als polymorph erotisch beschrieben. Sein ganzes Wesen war durchdrungen von einem machtvollen sexuellen Instinkt. Seine Kunst entsprang, durchaus unbewusst, seiner bebenden erotischen Gestimmtheit. Sie war die Voraussetzung für seine Ausstrahlung auf das Publikum. Das Klavier war sein sexuelles Organ, die Hörer seine Geliebten. Ich fragte ihn einmal, was er empfinde, wenn er für sie die 5. Sonate von Scriabin spiele. Er antwortete laut, »I want to fuck them.« Sein Verlangen nach dem Liebesaustausch mit der Menge, nach Kränzen und Kusshänden im Prasseln des Beifalls, war stark. Ganz anders als bei Glenn Gould, der sich 1964 mit gerade 31 Jahren aus dem Konzertleben zurückzog, kurz bevor Horowitz zurückkehrte. Bei seinen letzten Konzerten ging Horowitz, bevor er sich an den Flügel setzte, an die Rampe und nahm das Bad im Beifall. Man spiele, so hat Glenn Gould gesagt, nicht mit den Fingern Klavier, sondern mit dem Kopf. Hingegen hat Horowitz von der intimen Verbindung zwischen dem Gehirn und den Kuppen der Finger gesprochen. Der Kritiker Neville Cardes fragte sich, ob vielleicht jeder Finger des Pianisten sein eigenes Gehirn habe. Der Komponist und Pianist Hubert Stubner, Juror vieler internationaler Klavierwettbewerbe, hat sein faszinierendes Buch Mephistowalzer mit einem fiktiven Dialog zwischen Horowitz und Hermann Hesse eingeleitet. Darin legt er dem Pianisten das folgende Credo in den Mund. »Sie fragen mich, mein Herr, worauf es in der Klavierkunst ankommt? Auf die Tasten, Verehrter, auf die Treffsicherheit und auf die absolute Verlässlichkeit der Finger. Die Tasten sind am Klavier das Wichtigste. Schwarz-weiß, weiß-schwarz und keine falschen Noten. Oktaven hinauf und Oktaven hinunter. Schwarz-weiß, weiß-schwarz mit äußerster Präzision und Virtuosität auf die Töne setzen. Sozusagen ins Schwarze treffen oder, wenn Sie so wollen, ins Weiße. Das war der Friska-Teil der sechsten ungarischen Rhapsodie von Franz Liszt, aufgenommen im Mai 1947. Es war dieser Horowitz der donnernden Oktaven, dem Stubner die zwar erfundenen, aber in einem höheren Sinne wahren Worte in den Mund legte. Die einzige Frömmigkeit des Pianisten ist seine Technik und seine Religion ist die Kraft der Oktaven. Und es war wiederum dieser Horowitz, der zeitlebens wegen einer Tugend gerühmt wurde, seiner Virtuosität, und eines Lasters geziehen wurde, seiner Virtuosität. Nachdem er 1933 in der Londoner Queen's Hall die Paganini-Variationen von Brahms gespielt hatte, die er leider nie aufgenommen hat, bezeichnete ihn Neville Cardes als »the greatest pianist alive or dead«, als den größten Pianisten, ob lebend oder tot. Auf den Protest von Anhängern der vielen anderen größten Pianisten erwiderte der englische Kritiker sarkastisch: »Ich habe Horowitz einmal als den größten Pianisten, tot oder lebendig, bezeichnet. Dies war eine Untertreibung. Ich habe vergessen, die noch nicht geborenen Pianisten einzubeziehen.« Rudolf Sarkin, als Interpret ein Antipode, als Pianist ein glühender Bewunderer, als Mensch ein treuer Freund des Unnahbaren, erklärte: »Nur ein Pianist kann erfassen, was Horowitz vermag.« Die Geigerin Wanda Wilkomirska sagte: »Horowitz ist der Beste. Er ist besser als jeder andere, als jeder Geiger, jeder Sänger, jeder Pianist. Aber ach, er ist nicht menschlich.« Pianisten wie Baron Janis, Gary Graffman, Laza Beermann und Murray Pariah stimmten überein, dass Horowitz den Glanz und die Schönheit des Instruments sowohl wie die Virtuosität als Element der Komposition brillanter zur Geltung gebracht hat als jeder andere. In seinem Buch »Die großen Pianisten« notierte Harold C. Schoenberg: »Horowitz besitze die brillanteste Technik seiner Zeit, eine donnernde Klangfülle ohne jedes Forcieren, die in den Annalen des Klavierspiels einzigartig ist.« Mit dieser Technik, dieser orchestralen Klangentfaltung, dieser Erhitzung der musikalischen Materie bewirkte er, dass der Beifall seiner Hörer jede Besinnung verlor. Über dem großen Tor von Kiew, dem letzten der Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky, hat Horowitz am 23. April 1951 bei seiner Aufführung in der New Yorker Carnegie Hall einen Glockenturm für ein pianistisches Siegesgeläut errichtet. Die von Puristen geschmähte Bearbeitung hat er in Gesprächen mit David Duval verteidigt. Man hat mir vorgeworfen, ich hätte Graffiti auf Mussorgsky geschmiert. Ich habe hart an dieser Transkription gearbeitet und ich schäme mich ihrer nicht. Ich bin stolz auf diese Transkription. Ich habe eine gute Arbeit geleistet und denke, dass ich sie vielleicht recht gut gespielt habe. Sehen Sie, ich hatte den Eindruck, dass die Bilder deutlicher herausgebracht werden mussten. Sie waren zu introvertiert, möglicherweise deshalb, weil Mussorgsky in gewisser Weise ein Dilettant war. Er war wirklich kein Pianist. Ravel hat das Werk orchestriert, orchestrated, durch mich wurde es piano-strated. Wenn ich etwas ändere, so nur, um das Klavier besser zum Klingen zu bringen. Darauf hat sich Mussorgsky nicht verstanden. Von den Verfechtern der sogenannten Werktreue, die im Buchstaben den Geist eines Werks bewahrt sehen, sind diese Eingriffe als Anmaßung, als Sakrileg gewertet worden. Dabei hatte Horowitz sich lediglich erkühnt, Maurice Ravels Orchesterfassung auf das Klavier zurückzuübertragen. Er teilte die Überzeugung vieler seiner Kollegen, die von Leopold Godowsky auf den Nenner gebracht worden war, es gibt wenige Dinge, die so vollkommen sind, als dass sie nicht verbessert werden könnten. Der Komponist Virgil Thomson, seit 1940 Kritiker für den Herald Tribune, so geistreich wie gnadenlos im radikalen Schick seiner Diatriben, brandmarkte Horowitz als Meister der Übertreibungen und musikalischen Entstellungen. Thomson, als Komponist wie als Kritiker Anwalt der Avantgarde, wies der Musikkritik eine neue Richtung. Seine Einwände wurden in zwei jüngeren Studien zur Fundamentalkritik an Horowitz wie an der Rolle, die er im Musikleben des 20. Jahrhunderts spielte, ausgeweitet. H.W. Sachs, der Biograf von Horowitz' Schwiegervater Arturo Toscanini, rückt dem Pianisten in die Nähe eines Gladiators mit einem Nero-Komplex. Seien wahre Musikfreunde in ein Konzert von Arthur Schnabel gegangen, um intelligente Aufführungen von Werken Mozarts oder Beethovens zu hören, so Fans zu Horowitz, um Horowitz zu erleben. Der Kritiker Joseph Horowitz bezeichnete Horowitz als ein atavistisches Phänomen. Habe es jemals Zeiten gegeben, in denen der größte Pianist der Welt mit großer, mit bedeutender Musik exzelliert hätte? Bei dieser Kritik wurde vergessen, dass Horowitz aus einer anderen pianistischen Tradition kam, vertreten von komponierenden Virtuosen wie Franz Liszt und Anton Rubinstein, Alexander Skriabin und Sergei Rachmaninow, Ferruccio Busoni und Leopold Godowsky. Vertreten ferner von Josef Hofmann, Ignaz Jan Paderewski, Josef Levin, Moritz Rosenthal und Ignaz Friedmann. Sie alle haben bei ihren Recitals das gespielt, was heute herablassend als Pianistenmusik bezeichnet wird. Opern- und Walzerparaphrasen, Morceaux und Salonstücke. Thank you. Das war die Konzertetüde in F-Moll, Opus 28, Nummer 6 von Ernst von Dohnányi. Horowitz zeigt hier, dass virtuose Brillanz nicht das Ergebnis bloßer Temporasanz ist, sondern von Klarheit und von rhythmischer Akzentuierung. Wladimir Samoljewitsch Gorowitz wurde im Zwielicht jener Epoche der Künstlerhelden geboren. Er entstammte einer wohlhabenden jüdischen Familie aus der oberen Mittelschicht. Sein zweiter Vorname war, nach russischer Tradition, eine Ableitung des väterlichen Namens. Samuel Gorowitz, im Berufsleben Simeon, hatte in Kiew und im belgischen Lüttich sein Studium als Elektroingenieur abgeschlossen. Kurz nach der Geburt seines Sohnes war er aus Berditschew, einem Industriestädtchen, nach Kiew gezogen. Dort war die Zahl der jüdischen Bewohner in der Zeit zwischen 1897 und 1910 von 32.000 auf über 50.000 angestiegen. 1905 erlebte die Familie zum ersten Mal wüste Ausschreitungen von Nationalisten, deren Ziel es war, alle jüdischen Kaufleute in Kiew zu töten. Horowitz hat in Interviews berichtet, dass ihm oft erzählt wurde, er sei als Kind von einer explodierenden Bombe beinahe getötet worden. Sophie Gorowitz, die Mutter, war eine begabte Amateurpianistin, ausgebildet am Konservatorium bei Wladimir Puchalski, einem Schüler von Theodor Leschetizky. Sie war die erste Lehrerin von Volodya, so der Kosename des umhätschelten Jungen, der 1912 mit dem Studium am Konservatorium von Kiew begann. Nach eigenem Wort war er, auf der Schule wie auf dem Konservatorium, ein schrecklicher Schüler. Horowitz, ein Buch mit nach Hause zu nehmen, war eine Strafe. Alles, was ich wollte, war, die Opern von Wagner und Tschaikowski zu spielen. Ich war unendlich faul, wenn es galt, Präludien und Fugen von Bach oder Sonaten von Beethoven zu üben. Im Dezember 1912 kam Josef Hofmann, das größte pianistische Wunderkind des 19. Jahrhunderts, nach Kiew. Zuvor hatte er in St. Petersburg en suite 21 Konzerte gegeben und dabei 255 Werke gespielt, ohne ein einziges zu wiederholen. Der neunjährige Volodya verschaffte sich Zutritt in den Saal des Konservatoriums. Der Eindruck blieb ihm unvergesslich. Als er 20 Jahre später vor seinem ersten Londoner Konzert in der Dependance von Steinway die Flügel erprobte, wies er auf eines der Instrumente und fragte William Steinway: »Und was ist das für ein Flügel?« »Das ist Josef Hofmanns Instrument.« »Hofmanns eigener Flügel?« fragte er voller Ehrfurcht und dann, nach einer kurzen Pause: »Bitte, darf ich ihn berühren?« Der zunächst zwar als begabt geltende, nie aber als Wunderkind eingeschätzte Volodya hatte nach 2 Jahren so bedeutende Fortschritte gemacht, dass sein Onkel Alexander eine Zusammenkunft mit Alexander Skriabin vereinbarte. Der Knabe hatte den Eindruck, dass der kleine, verrückte Mann ihn nicht mochte. Doch äußerte sich der Komponist wohlwollend über den Jungen. Den Eltern erteilte er den Rat: »Ihr Junge wird sicher ein sehr guter Pianist. Wie weit er kommen wird, kann ich nicht sagen, aber er hat ein außergewöhnliches Talent. Stellen Sie sicher, dass er eine gute Ausbildung erhält, dass er Musik jeder Art kennenlernt, dass er eine Menge liest, dass er sich Bilder anschaut und die Klassiker der Literatur studiert.« Ein halbes Jahrhundert später war es Horowitz, der dem Komponisten zumindest im Westen neue Geltung sicherte. Ein kurzer Vorgriff auf seine bahnbrechende Skriabin-Platte, die 1954 entstanden ist. Die gespenstische Prestissimo-Etüde in Fis-Dur, Opus 42, Nummer 3. Thank you. Bei Kriegsbeginn 1914 verlor Wladimir Puchalski als Pole seinen Posten. Als Inspekteur der Konservatorien sorgte Sergei Rachmaninow dafür, dass Reinhold Glière die Leitung der Musikschule von Kiew übertragen wurde. Zum neuen Klavierlehrer wurde der 26-jährige Sergei Tarnowski bestellt. Er schätzte die Talente seines Schülers höher ein. Wenn Horowitz kein Wunderkind war, dann hat es nie ein solches gegeben. Der 10-Jährige hatte ein exzeptionelles Gedächtnis, spielte mühelos vom Blatt und verstand sich meisterhaft aufs Transkribieren von Sinfonien und Opern. Schon als Kind dachte und spielte er orchestral. Tarnowski war außer sich vor Staunen, als sein Schüler lange Passagen aus Strauss' Salome nach einmaligem Hören improvisierte. Später machte er es sich zur Gewohnheit, stets auch die Orchesterwerke eines Komponisten zu spielen, selbst wenn er am Klavier nur ein einzelnes Stück einübte. Zum Üben konnte Tarnowski seinen Schüler nur dadurch bringen, dass er ihn vor die Hürden höchsten technischen Schwierigkeitsgrades stellte, darunter die Six Etudes de Virtuosité von Camille Saint-Saëns wie die Etüden von Chopin. 1919 begann Horowitz mit Tarnowski das dritte Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow zu studieren. Es sollte die letzte Zusammenarbeit mit seinem Lehrer sein. Dieser war während einer Reise an Typhus erkrankt. Auf die Nachricht von seinem Tode, eine Fehlmeldung, berief Reinhold Glière den Komponisten, Dirigenten und Pianisten Felix Blumenfeld ans Konservatorium. Als Tarnowski 5 Monate später unerwartet zurückkehrte, hatte sich der gerade 17-jährige Horowitz abgenabelt. Er wollte bei Blumenfeld bleiben. Zum Abschluss der ersten Sendung hören Sie die Aufnahme des D-Moll-Konzerts von Sergei Rachmaninow. Es ist durch Horowitz berühmter geworden als durch den Komponisten selber. Seit Beginn seiner Karriere gehörte es zu seinen Trumpfkarten. Horowitz hat es 1927 unter Karl Muck in Hamburg gespielt. Nach seinem USA-Debüt 1928 unter Sergei Koussevitzky in Boston, bei seiner ersten Tournee in der Saison 1928-29 unter Frederick Stock in Chicago, unter Fritz Reiner in Cincinnati, unter Walter Damrosch in New York und unter Pierre Monteux in Philadelphia. Im Mai 1929 mit dem Konzertgebäudeorchester unter Wilhelm Mengelberg in Berlin. Das veranlasste His Master's Voice zu einer der ersten Konzertaufnahmen in der Geschichte der Schallplatte. Sie entstand im Dezember 1930 auf 9 Seiten von 78er-Platten. Da es noch keine Möglichkeit für Korrekturen durch Bandschnitte gab, wurde ein marginaler Fehler zu Beginn des dritten Satzes nicht beseitigt. Aber gerade das beglaubigt den Rang dieser unerreichten Aufnahme. Singend im Allegro Manuntanto, voll gespannter Werf in den Scherzando-Passagen, furios in der grandios gesteigerten Finalstretter. Sergei Rachmaninow, Klavierkonzert Nummer 3 in D-Moll, Opus 30. Wladimir Horowitz wird begleitet vom London Symphony Orchestra unter Albert Coates. Thank you. Thank you. Thank you. Sie hörten die erste von 26 Folgen unserer neuen Sendereihe Horowitz, Seiltanz eines Virtuosen von Jürgen Kesting. Es sprach der Autor. Toningenieur Kaspar Wollheim. Tontechnik Iris König. Redaktion und Produktion Dieter Hauer. Abschließend hörten Sie das Klavierkonzert Nummer 3 in D-Moll Opus 30 von Sergei Rachmaninow mit Wladimir Horowitz und dem London Symphony Orchestra unter der Leitung von Albert Coates, eine Aufnahme aus dem Jahre 1930.